3, 2, 1. We have ignition and liftoff of NASA's New Horizons spacecraft on a decade-long voyage to visit the planet Pluto and then beyond. 19. Januar 2006, Cape Canaveral, Florida. Start einer Atlas V-Trägerrakete. An Bord befindet sich die Raumsonde New Horizons. Das Ziel der Reise ist Pluto, Zwergplanet und letzter großer Außenposten im Sonnensystem. Am 14. Juli 2015, über 9 Jahre nach dem Start, erreicht die Raumsonde den Himmelskörper. Ein wahrhaft historischer Moment. Noch nie kam ein von Menschen geschaffenes Objekt derart nah an den Pluto heran. Die ersten scharfen Fotos von der Oberfläche werden zur Erde gefunkt. Endlich hebt sich der Schleier. Noch ist die Menschheit nicht in der Lage, ein lebendes Wesen zum äußersten Rand des Sonnensystems zu schicken. Aber als New Horizons nach langer einsamer Reise Pluto erreicht, sind zumindest symbolisch mehr als 430.000 Menschen des Planeten Erde mit an Bord. Send your name to Pluto, hieß die Aktion. Lange vor dem Start der Sonde hatte die US-Raumfahrtbehörde NASA angeboten, den eigenen Namen auf eine der längsten Reisen in der Geschichte der Menschheit zu schicken. Aus allen Teilen der Erde besuchten Menschen die entsprechende Website und trugen dort ihren Namen ein. Und somit erreichen genau 434.738 Menschen den Himmelskörper Pluto in Form ihrer Namen, physikalisch eingebrannt in eine CD. Menschen ohne Namen gibt es wahrscheinlich nicht. Zumindest kennen wir keine Kultur, die ihre Menschen nicht benennt. Die meisten Menschen arrangieren sich auch mit diesem Namen, identifizieren sich mit dem Namen. Auf jeden Fall ist er Teil ihrer Identität. Ich würde noch ein Stück weiter gehen. Er ist Teil ihres Körpers. Also Namen werden manchmal wie ein Körperteil empfunden. Nomen est omen? Wie Namen entstehen und wirken. Ein Feature von Rainer Pretorius. Ich bin im 7. Monat schwanger. Und langsam wird's Zeit. Was? Nein, nicht das mit dem Kind. Der Name des Kindes sollte langsam vom Himmel fallen. Mutter ruft in sehr schönen Abständen, so etwa alle 2 bis 2,5 Tage bei mir an, was ich denn von Susanne, Markus oder so halten würde. Sind doch schöne Namen, findet sie. Mag ja sein. Aber irgendwann ist mir bewusst geworden, dass der Name, den man seinem Kind gibt, ja, dass der dem Kind den ganzen Einstieg ins Leben vermasseln kann. Im Jahr 2009 führte die Universität Oldenburg eine Untersuchung durch, die starke öffentliche Aufmerksamkeit erregte. Im Rahmen dieser Studie wurden rund 500 Grundschullehrer und Lehrerinnen danach befragt, welche Vornamen bei ihnen die Assoziation verhaltensauffällig auslöst. Das Resultat? Als verhaltensauffällig stuften 54% der befragten Lehrer den Vornamen Kevin ein. Auf weiteren Spitzenplätzen dieser Negativliste folgten Namen wie Justin, Chantal oder Dennis. Eher verhaltensunauffällig und leistungsstark wurden Kinder eingestuft, die beispielsweise Charlotte, Sophie, Alexander, Simon oder Hannah hießen. In einem der Fragebogen fand sich der Kommentar: Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose. Und beim Kevin sieht man sehr schön, wie er in den 90er Jahren, auch noch 2000, aufsteigt, ganz steil. Und dann seit dieser Stigmatisierung, dieser Verfolgung, also richtig abgestürzt ist. Der wird heute kaum noch vergeben. Name? Damaris Nübling, Namensforscherin, Professorin an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Und natürlich kann man auch nicht abstreiten, dass diese Namen tendenziell eher in bildungsferneren Schichten vorkommen. Was natürlich nicht zu dulden ist, dass sie derartig stigmatisiert werden. Diese Namen werden heute vermieden, weil sie unterschichtig wirken. Warum diese Verfolgung dieser Namen? Ich denke, das hängt damit zusammen, dass es politisch nicht gewollt ist, dass wir verschiedene Schichten haben in Deutschland. Natürlich haben wir sie und das ist für eine zivilisierte Nation natürlich eine Peinlichkeit oder etwas, was nicht geht. Und ich denke, dass es ein Nebenschauplatz ist, wo wir doch sozusagen auf die Schichten eindreschen können, indem wir deren Namen nehmen. Das sind die Stellvertreter der Schichten. Und Menschen können sich als etwas Besseres gerieren, wenn sie auf diese Namen schimpfen. Für mich ist das nur eine Möglichkeit, sich zu erheben. Mehr ist das nicht. Es gibt keinen sachlichen Grund, auf diese Namen zu schimpfen. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Anton, Hanna und Karl nehmen ziemlich stark zu, seit den 1980er Jahren, auch 90er Jahren nehmen die wieder zu. Das ist eine Gegenbewegung der Oberschicht, dass die sozusagen die bewährten alten Namen, die auf Kontinuität setzen, vermehrt wiederverwenden. Ja, das sind konservative Namen, die gegen den Trend gehen und mit denen sich die Oberschicht mehr oder weniger bewusst absetzt. Abends am Familientisch, nach dem Gebet zum Mahl, da ist es dann schon wieder, riechst du nach Kaninchenstall. Man nennt das übrigens das onomastische Wettrennen, dass mittlere und untere Schichten sich immer an den Namen der Oberschichten orientieren, sie verwenden und dadurch inflationieren, sodass die oberen Schichten immer wieder durch neue Namen sich abheben müssen. Man weiß, dass Eltern sich immer ausgefallenere und einmaligere Namen wählen, aber das sind immer Namen aus sogenannten Prestigekulturen. Und das ist Amerika, vielleicht auch noch die romanischen Kulturen, also Italien, Frankreich, Spanien und so weiter. Aber türkische Namen oder arabische Namen werden noch nicht von deutschen Eltern vergeben, weil das eben nicht Prestigekulturen sind. Das heißt, bei der Ausgefallenheit der Namen spielt immer auch Prestige eine Rolle. Mein Sohn, der Mohammed, der war in einem Fitnessstudio ein Jahr lang als Mitglied und dann hat man den einfach ohne einen Grund gekündigt. Und wir haben nachgehakt, recherchiert, warum die das gemacht haben und haben keine Antwort bekommen. Name? Yusuf Sina, Industriemechaniker. Geboren in Deutschland, aufgewachsen in der Türkei. Mein Sohn wollte sich nochmal bei dieses Studio nochmal anmelden, ist dahin gegangen. Die haben gesagt, es wäre ein Aufnahmestopp. Und die haben gesagt, man müsste auch online sich bewerben. Wir haben das auch online gemacht. Wir haben keinen Erfolg gehabt. Also die haben uns keine Antwort gegeben. Daraufhin hat er so einen Verdacht gehabt. Kann ja sein, dass das über meinen Namen her irgendetwas ist. Daraufhin hat er sich einfach eine neue E-Mail-Adresse erfunden mit einem deutschen Namen. Der hieß dann Marc Rose. Und mit dem Namen hat er sich dann einfach bei diesem Fitnessstudio online gemeldet und hat innerhalb von 24 Stunden die Zusage bekommen, dass er gern gesehen ist bei diesem Studio. Wir sind eine ganz normale, einfache Familie. Wir hatten diese Problematik bis heute nicht gehabt. Das ist nicht in Ordnung, weil wir wollen ja nichts geschenkt haben. Wir wollen monatlich unseren Beitrag zahlen und da halt Fitness machen. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass irgendwann mal der Name dem Steine vor die Füße legt. Ich will es jetzt gar nicht weiter darüber nachdenken, wenn er mal fertig studiert in so einer großen Firma, wenn da auch mit solchen Namen dann Blockaden entstehen, dann sehe ich hier schwarz für meine Jungs. Wir haben jetzt einige Studien vorliegen, wo Personen mit einem deutschen gegenüber Personen mit einem Migrantennamen sich um die gleiche Wohnung beworben haben, um den gleichen Praktikumsplatz, um den gleichen Arbeitsplatz und mit den gleichen Unterlagen. Ja, also die waren gleich qualifiziert jeweils. Namensforscherin Damaris Nübling. Und da ist ziemlich deutlich rausgekommen, dass die, die einen fremden Vornamen tragen oder auch Nachnamen tragen, dass die geringere Chancen haben, die Wohnung zu mieten, den Praktikumsplatz zu bekommen oder zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Das sind ja Klischees, das sind ja Vorurteile und die finden in unserer Gesellschaft täglich statt. Und meines Erachtens gehören die skandalisiert, das dürfte eigentlich gar nicht sein. Ich würde schätzen, weit über 90%, wahrscheinlich an die 100% unserer Namen sind nicht deutsch, also ausländisch. Das muss man sich klar machen. Nur manche sind so stark eingedeutscht, dass wir sie nicht mehr als fremd empfinden. Peter, Klaus und so weiter. Aber das sind ihrem Ursprung nach auch Fremdnamen. Auch die christlichen Namen sind ja im Grunde genommen ausländische Namen. Also rein germanische Namen und damit deutsche Namen sind sowas wie Walter, Werner, Irmgard und so weiter. Und die werden ja nun wirklich nicht mehr vergeben. Chromosomen est omen, omen est nomen, Name ist Schall und Rauch und meinen kranken Nachbarn auch. Man kann auch ganz anders an die Sache herangehen. Und zwar mit der Frage, welche Namen haben möglicherweise einen eingebauten Kindesschutz? Zum Beispiel Lara oder Lena. Das sind so kurze Namen, die kann man gar nicht weiter witzig eindampfen. Die lassen sich auch sonst kaum mutwillig verdrehen. Da müssen sich diese Schulhofrüpel schon richtig was einfallen lassen, um den Vornamen meines Kindes zu verunstalten. Lange Namen sind nun mal leider ein guter Steinbruch für bösartige Junglyriker. Bei kurzen Namen fällt denen nichts mehr ein. Sowas wie Elisabeth ist dick und fett, braucht sich dann mein Töchterchen nicht anzuhören. Mein Sohn heißt ja Mika und als der geboren wurde vor 7 Jahren, haben wir halt überlegt, wie wir ihn nennen. Name? Rüdiger Hoffmann, Kabarettist. Erst fanden wir Kimi schön, so von Kimi Räikkönen. Dann haben wir das so angegeben da. Dann habe ich einen Brief bekommen, der Name wäre Unisex. Also der könnte weiblich oder männlich sein. Das würde aber eben auch reichen, wenn der zweite Name ganz eindeutig wäre, männlich. Dann haben wir halt überlegt, Mika Paris, das haben wir so angegeben. Und dann haben die geschrieben, beide Namen wären Unisex. Wir mussten also jetzt noch einen dritten Namen haben. Und dann haben wir überlegt, dann fanden wir Vincent schön. Maxim fanden wir schön. Dann konnten wir uns nicht entscheiden und dann habe ich gesagt, ach komm, ist doch scheißegal, wenn er eh schon 2 Namen hat, dann kann er auch 4 haben. Er hat jetzt wirklich 4 Namen. Er heißt Mika, Paris, Vincent, Maxim, Hoffmann. Ja, ist jetzt alles vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich finde es eigentlich schön, dass er 4 Namen zur Wahl hat. Also 12 Vornamen für ein Kind geht nicht, würden wir nicht in das Geburtsregister eintragen. Name? Angelika Bark, Leiterin des Standesamtes Köln. Dem zweitgrößten Standesamt in Deutschland. Ich möchte mal behaupten, dass hier in Köln so die Höchstzahl bei 6 bis 8 Vornamen liegt. Das sind Leute, die sich nicht entscheiden können für einen Vornamen. Das mache ich aber auch daran fest, dass die Welt sehr viel globaler geworden ist. Das Internet, die Handys, das hat eine solche Veränderung mit sich gebracht, eine solche Öffnung. Die Folge? Namen für Neugeborene werden deutlich internationaler und immer ausgefallener. An exotischen Vornamen haben wir hier in Köln zugelassen Winnetou, Pumuckl, Fanta. Also die Eltern sind grundsätzlich in der Vornamensgebung frei, aber der Vorname darf nicht anstößig sein oder Probleme für das Kind mit sich bringen. Osama bin Laden hatten wir 2002 als Wunsch eines Elternpaares und diesem Wunsch haben wir verständlicherweise, denke ich, nicht stattgegeben. In Anbetracht der Geschehnisse von September 2001 war das also vollkommen indiskutabel. Wir haben konkret argumentiert damit, dass das Kind also mit diesem Vornamen hier in der Bundesrepublik immer Probleme haben würde. Und die Eltern sind dann zunächst auch zum Gericht gegangen, um uns anweisen zu lassen, den Vornamen einzutragen, haben dann aber den Antrag zurückgezogen. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da wollten Eltern für einen jungen Büb als Vornamen. Das ist 20 Jahre her. Wir haben die Eintragung des Vornamens abgelehnt, weil wir der Auffassung waren, dadurch wird das Kind lächerlich gemacht. Sind dann aber vom Gericht angewiesen worden, den Vornamen einzutragen. Heute würden wir nicht mehr vor Gericht gehen. Heute würden wir den Vornamen auch nicht mehr ablehnen. Büb ist eine liebevolle Abkürzung eines männlichen Vornamens. Also heute wäre das überhaupt kein Thema mehr. Das hat sich in der Tat entwickelt. Also früher sind wir sehr viel strenger gewesen. Seit den 1960er Jahren hüpft die Kinderbuchfigur Pumuckl durch Hörspiele, Fernsehserien und Spielfilme. Mitte der 1990er Jahre kam ein Kölner Elternpaar auf die Idee, ihrem neugeborenen Kind den Namen Pumuckl zu verpassen. Standesamtleiterin Angelika Bark erinnert sich noch gut an diesen Fall. Ja, wir haben uns zunächst mit dem Vornamen schwer getan, Aber wir sind vom Gericht angehalten worden, diesen Vornamen einzutragen. Ja, ich stelle es mir trotzdem immer noch so ein bisschen lustig vor, einen Bundeskanzler Pumuckl Schröder vor mir zu sehen. Das Kind kam mit diesem Vornamen gar nicht klar. Als das Kind 18 war, also 2013, ist das Kind an uns als Namensänderungsbehörde herangetreten und hat den Antrag gestellt, dass der Vorname geändert wird. Das war mir schon einleuchtend, weil der Vorname sie belastete. Sie wollte kein Pumuckl sein. Belastend können auch Namen sein, die weit weniger grotesk wirken als Pumuckl. Ich kenne zum Beispiel einen Fall von einer Frau, einer angehenden Orthopädin, die Lilly heißt. Die hieß also jetzt schon Lilly, bevor Lilly modern wurde. Und hat sehr unter ihrem Namen gelitten, weil dieser Name für sie Lächerlichkeit ausdrückt, Kleinheit, Niedlichkeit. Und sie sagt, ich will Ärztin werden, ich will Orthopädin werden, ich will irgendwann mal operieren, ich will vielleicht auch Chirurgin werden. Und mit diesem Namen wird mich niemand ernst nehmen. Und ich habe das verstanden. Sie hat regelrecht unter ihrem Namen gelitten und ich habe ihr empfohlen, den Antrag zu stellen, den Namen zu ändern. Ein Name kann hier in der Bundesrepublik nach dem Namensänderungsgesetz geändert werden, wenn der Antragsteller Probleme mit seinem Namen hat. Das könnte dann zum Beispiel sein, dass ein Vorname schwierig auszusprechen oder zu schreiben ist. Das könnte ein Vorname sein, durch den die Person verunglimpft wird. Oder es könnte ein Vorname sein, der einfach nicht mehr zum Geschlecht der Person passt, wie es bei Transsexualität der Fall ist. Transsexuelle Menschen fühlen sich als Angehörige des anderen Geschlechts und möchten das häufig auch im Namen zum Ausdruck bringen. Die Sprachwissenschaftlerin Damaris Nübling hat das Namensproblem von Transsexuellen in einem Forschungsprojekt untersucht. Wir sehen auch in unserem transsexuellen Projekt, wo es also um den Namenwechsel geht, dass viele ihren alten Namen, der für das alte Geschlecht steht, so stark verabscheuen, dass sie uns ihn nicht verraten, also ihn einfach nicht mehr nennen können, einfach weil sie einen solchen Ekel vor diesem Namen haben. Also da sieht man auch, wie stark ein Name auch mit Geschlecht aufgeladen ist und natürlich auch mit einer alten Vergangenheit, die damit abgestreift werden soll. Und das zeigt, wie viel Körperlichkeit in dem Namen drinsteckt. Das ist praktisch wie ein Genital, das wird wie ein sprachliches Genital empfunden. Die meisten, die wir gesprochen haben, die sind sehr, sehr glücklich mit ihrem neuen Namen. Die sagen, jetzt passt der Name endlich zu meiner Identität, vor allem aber zu meinem Geschlecht. Das ist das Allerwichtigste. Ganz wichtig ist, jeder Name hat ein Geschlecht. Es gibt fast keine Namen im Deutschen, die unisex sind, also die kein Geschlecht haben. Fast alle Namen haben ein Geschlecht und wenn ich mein Geschlecht wechsle, dann ist der Namenwechsel das A und O. Was es gibt, ist nur das Geschlecht des Namens zu ändern. Das wäre dann Martin zu Martina oder eine Martina, die dann zu einem Martin wird. Das ist eine Strategie. Was wir aber auch festgestellt haben, ist, dass viele Transsexuelle zu ihren Eltern zurückgehen und sich den Namen abholen, den die Eltern ihnen gegeben hätten, hätten sie das andere biologische Geschlecht bekommen. Das haben wir nicht erwartet, aber das kommt tatsächlich sehr oft vor. Das ist eine Versöhnungsgeste gegenüber den Eltern, dass man sich sozusagen den eigentlich für sie bestimmten Namen abholt und damit die Eltern auch wieder ins Boot holt und sie an der Namenvergabe beteiligt. Eine ganz andere Form von Geschlechterwechsel gab es bereits vor Jahrhunderten. Im früheren Ostfriesland, 16. bis 17. Jahrhundert, kam es nicht selten vor, dass Mädchen typische Jungennamen trugen, wie zum Beispiel Hinrich oder Peter. Einer der Gründe dürfte sein, dass damit Mädchen erbfähig gemacht wurden. Man muss sich das so vorstellen, dass in einer Familie entweder alle Söhne gestorben sind oder zufällig keiner geboren wurde, dass also nur Mädchen vorhanden waren. Und die Mutter war vielleicht über 40. Es war klar, dass das nächste Kind das letzte Kind sein würde. Schon wieder ein Mädchen. Und da konnte es vorkommen, dass dieses Mädchen, um es erbfähig zu machen, um ihm später den Hof zu vererben, man es zum Jungen gemacht hat und ihm dann einen jungen Namen, meistens übrigens den Vornamen des Vaters oder des Großvaters, gegeben hat. Umgekehrt, seltener, kommt es auch vor, dass Jungen Mädchennamen trugen, wie zum Beispiel Frauke für einen Jungen. Und da sehen wir in seinem Taufeintrag, dass die Mutter bei seiner Geburt gestorben ist. Die ist im Kindsbett gestorben, was damals sehr, sehr häufig vorkam. Und da hat man sozusagen die Mutter im Namen für den Sohn geehrt und hat dem Sohn dann direkt einfach den Mutternamen gegeben. Auch nicht unwichtig, dem Vater sollte der Name des Kindes ebenfalls gefallen. Er fand gefühlte 90% meiner Vorschläge nicht gut. Umgekehrt könnte es etwa in gleicher Größenordnung hinkommen. Inzwischen hat sich da eine gewisse Zurückhaltung auf beiden Seiten breit gemacht. Naja, so ganz erfolglos war unsere bisherige Namenssuche auch wieder nicht. Immerhin haben wir jetzt eine Negativliste. Das heißt auf keinen Fall irgendwelche Namen von Vorgesetzten, Ex-Geliebten oder Lieblingsfeinden aus der Nachbarschaft. Man muss sich auch klar machen, dass die Eltern sich selbst benennen, im Grunde genommen, wenn sie ihrem Kind einen Namen geben. Das heißt, die denken ja gar nicht primär an das Kind und sie wissen ja auch noch nicht viel über diesen kleinen Säugling, den sie haben. Man geht davon aus, dass Eltern sich selbst benennen über den Namen des Kindes. Aus fremder Perspektive ist es ungewöhnlich, dass in Deutschland eine Person ihr Leben lang den gleichen Namen trägt. Die Menschen ändern sich ja, was habe ich noch mit einem Baby oder einem Kleinkind oder einer Jugendlichen zu tun? Gar nichts mehr. Der Name bleibt aber sozusagen gleich, der passt sich nicht meinen Lebenszyklen an. Und das ist in anderen Kulturen anders. Es gibt Kulturen, in denen dann, wenn ein Ehepaar das Kind bekommt, dass die nach ihrem Kind benannt werden und damit einen neuen Namen bekommen. Und zwar heißen die dann Vater von X und X ist der Name des Kindes oder Mutter von X. Und das ist der neue Name, den diese beiden Personen dann führen. Umgekehrt ist es erstaunlich jetzt für diese Kulturen, dass wir in Deutschland die Kinder nach den Eltern benennen. Die Eltern vergeben Namen, die haben sehr viel Macht durch das Recht der Namenvergabe. Und deswegen kann man wirklich auch mal überlegen, ob es nicht denkbar wäre, wie in Schweden, dass jedes Individuum irgendwann mal sich selbst einen Namen geben darf. Wer sagt denn, dass die Eltern das sein müssen? In Deutschland ist es nicht leicht, den von den Eltern erhaltenen Namen in einer späteren Lebensphase zu ändern. Da muss das Standesamt schon mit sehr triftigen Gründen überzeugt werden. Ganz anders in Schweden. Dort ist es ohne größeren Aufwand möglich, sich bis zu 3-mal im Leben einen neuen Vornamen auszusuchen. Ganz komfortabel über das Internet. Das machen sehr viele Schweden, jedes Jahr mehrere tausend, was für das relativ kleine Land ja dann doch viele sind, jedes Jahr. In Deutschland wird bei amtlichen Vorgängen zunächst der Name abgefragt. In Schweden besitzt jeder Staatsbürger eine 10-stellige Personenkennzahl. Diese Nummer hat dort einen wesentlich größeren amtlichen Stellenwert als der Personenname. Die identifiziert eindeutig jeden Schweden und jede Schwedin. Die kennt man im Alltag, jedes Geschäft, jedes Mieten eines Hauses oder Bankgeschäft und so weiter ist nicht möglich ohne diese 10-stellige Nummer. Jeder Schwede kennt die auch auswendig. Der enge rechtliche Rahmen für Namensänderungen in Deutschland hat eine dunkle Vorgeschichte. 1938 wurde in Nazi-Deutschland ein Namensänderungsgesetz verabschiedet, das auch heute noch die Grundlage für Namensänderungen in der Bundesrepublik liefert. Das Namensänderungsgesetz von 1938 hatte keine parlamentarische Hürde zu nehmen. Denn bereits 1933 wurde das Ermächtigungsgesetz verabschiedet. Auch Rechtsverordnungen konnten danach willkürlich erlassen werden. So kam es im August 1938 zu einer Namensänderungsverordnung, die das Ziel hatte, alle in Deutschland lebenden Juden zu stigmatisieren. Man kam auf die interessante Idee, die müssen neben dem Namen, den sie schon immer gehabt haben, einen ihn als Juden oder sie als Jüdin markierenden Zusatznamen kriegen. Name: Winfried Seibert, Rechtsanwalt, Autor des Buches »Das Mädchen, das nicht Esther heißen durfte«. Eine exemplarische Geschichte über Namenswillkür in der NS-Zeit. So absurd das alles heute klingt, aber man hatte ja die Absicht, auch mit Namen, wir sind noch nicht beim Judenstern, wir sind noch nicht beim J im Stempel, aber man wollte die Juden auf jeden Fall markieren und da wollte man mit dem Namen anfangen. Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen. Paragraph 2 Absatz 1. Soweit Juden andere Vornamen führen, als sie nach Paragraph 1 Juden beigelegt werden dürfen, müssen sie vom 1. Januar 1939 ab zusätzlich einen weiteren Vornamen annehmen. Und zwar männliche Personen den Vornamen Israel, weibliche Personen den Vornamen Sarah. Berlin, den 17. August 1938, der Reichsminister des Innern. Einen Tag nach der Namensänderungsverordnung folgt ein Runderlass des Reichsinnenministers. Dieser Erlass enthält eine spezielle Vornamensrichtlinie und als Anlage ein Verzeichnis jüdischer Vornamen. Die jetzt in Deutschland geborenen Kinder, die nicht arisch sind nach der damaligen Definition, also die Kinder jüdischer Eltern, die dürfen überhaupt nur noch Vornamen kriegen, an denen man sofort erkennt, aha, das ist ein Jude. Um das zu schaffen, hat man also eine Liste von, wie man glaubte, typisch jüdischen Vornamen geschaffen. Aaron. Diese Namensliste der typisch jüdischen Vornamen, ich habe das mal als Ghetto der Vornamen für die jüdischen Kinder bezeichnet. Das sollte es auch sein. Die war einmal der Versuch, namentlich diese Kinder zu markieren. Also mussten die Namen sehr jüdisch sein. Und sie war auch, das ist völlig eindeutig, und Goebbels hat sowas auch in seinem Tagebuch geschrieben, weil die Namen extrem bösartig ausgesucht waren, Schikane. Man wollte den Leuten wehtun. Wenn die es wagten, im Deutschen Reich Kinder auf die Welt zu bringen, dann mussten die sozusagen auch mit dem Namensghetto bestraft werden. Sie müssen sich bitte vorstellen, diese Negativliste der Zwangsnamen für die jüdischen Kinder, ungefähr 300 Namen, die ist zweimal über den Schreibtisch von Hitler gegangen. Der hat zweimal in dieser Liste rumgestrichen. Und Namen gestrichen, bei denen man nur vermuten kann, dass er die aus dieser Liste weghaben wollte, weil er Leute kannte, die so hießen. Es ist an Absurdität überhaupt nicht mehr zu übertreffen, wenn es nicht so schrecklich wäre. Den ausführenden Personen im NS-Apparat mangelte es teilweise an historischem Wissen in Bezug auf Namen. Viele Namen auf ihrer Negativliste, aber auch einige Namen bekannter Nazi-Größen, ließen sich nicht immer eindeutig ethnisch oder religiös zuordnen. In manchen Fällen ergaben sich allerdings peinliche Eindeutigkeiten. Man musste überraschend erkennen, weit verbreitete Namen wie beispielsweise Josef, Eva oder Joachim sind Vornamen hebräischen Ursprungs. Die Lösung des Problems? Der Nazi-Apparat bog sich einfach seine Wahrheiten wunschgerecht zurecht. Diese ursprünglich hebräischen Namen seien inzwischen völlig eingedeutscht, wurde nun amtlich verkündet. Für Josef Goebbels, Eva Braun und Joachim von Ribbentrop konnte somit erst gar kein Problem mit ihren Vornamen entstehen. Also es ist absurd gewesen, die hätten, wenn sie ein bisschen nachgedacht hätten, war aber irgendwo in der Zeit nicht gefragt, hätten sie diesen ganzen Unsinn sein lassen müssen. Sachbearbeiter in diesen Namensfragen bis hin zu dem Erlass 1938 war immer der Jurist Hans Klopke. Er war der Hauptzuständige für diese ganze Namensproblematik. Hans Klopke wurde in der Nachkriegszeit bekannt als der Staatssekretär von Konrad Adenauer. Adenauer hatte Klopke, der wohl nach dem Krieg zunächst mal in Aachen war, geholt zu sich ins Bundeskanzleramt. Und er hat dann also eine ganz markante Rolle gespielt. Hans Klopke, der mithalf, ein Namensghetto für deutsche Juden zu errichten, erhielt 1963 auf Vorschlag von Bundeskanzler Adenauer das Bundesverdienstkreuz. Es haben so viele es bekommen, die es nicht zu kriegen hatten. Kommt es auf einen nicht an. Viele deutsche Juden, die der mörderischen Verfolgung entkommen waren, wollten nach Kriegsende ihre auferzwungenen Zusatznamen Sarah oder Israel wieder löschen lassen. Doch die bundesdeutschen Standesbeamten weigerten sich. Sie sagten: Haben wir Verständnis für, aber wir haben keine Vorschriften. Es wäre einfach gewesen, einfach zu sagen, diesen Mist, verstehen wir alle, dass das Unrecht war, wird gestrichen von Amts wegen, muss keiner kommen. Es hat aber Jahre gedauert, bis es tatsächlich gemacht worden ist. Nicht nur den Menschen wollte das NS-Terrorregime ihre Namen vorschreiben. Auch Objekte sollten mit ihrem Namen die neue Zeit widerspiegeln. So wurden in fast allen Städten und Gemeinden die Bezeichnungen von Straßen und Plätzen geändert. Auch in Köln setzte man den neuen Zeitgeist sehr schnell um. Gleich in der ersten Stadtverordnetenversammlung nach der Machtübernahme der Nazis Anfang 1933 stand der Punkt Straßenbenennungen auf der Tagesordnung. Eines der ersten Opfer in der Liste Kölner Straßennamen war der Platz der Republik. Er wurde umgehend in Adolf-Hitler-Platz umbenannt. Der Kölner Stadtanzeiger schrieb in seiner Ausgabe vom 26. Juni 1933: Platz der Republik ist auch vom sprachlichen Gesichtspunkt gesehen sehr hässlich. Es ist eine ins Deutsche übertragene französische Wendung. Die neue Bezeichnung Adolf-Hitler-Platz hat sich der Bevölkerung schnell und selbstverständlich eingeprägt. Nächster Halt, Ebertplatz. Ausstieg links. Mehr als 80 Jahre später. Der ehemalige Adolf-Hitler-Platz in Köln heißt inzwischen Ebertplatz. Drei U-Bahn-Stationen vom heutigen Ebertplatz entfernt befindet sich der Firmensitz der Namensagentur Nambos. Das Unternehmen kreiert im Auftrag seiner Kunden Objektnamen aller Art. Zwischen 5.000 und 50.000 Euro berechnet die Firma für einen neuen Namen. Neue Namen für einzelne Produkte, ganze Firmen oder Organisationen. Wer eine Produktneuheit ohne sorgfältig ausgewählten Namen auf den Markt wirft, muss im schlimmsten Fall mit hohen Verlusten rechnen. Die Anforderungen an den neuen Namen sind vielfältig. Natürlich darf die neue Produktbezeichnung keine Kunden abschrecken. Aber auch Ähnlichkeiten mit anderen Waren- oder Firmennamen müssen aus juristischen Gründen unbedingt vermieden werden. Die größte Schwierigkeit bei Namenssuche mittlerweile ist eben die große Anzahl an bereits existierenden Namen. Das ist eigentlich so, dass wir sagen können, von 100 Ideen, die wir haben, gehen vielleicht zwei. Das heißt, 98% fällt einfach irgendwo durch das Sieb durch. Name: Markus Lindler. Geschäftsführer, Namensagentur Nambos. Das heißt, bei bestimmten Silben wie Com zum Beispiel oder Digi, was früher so im elektronischen Bereich sehr beliebt war, braucht man heute gar nicht mehr anzufangen, weil da sind die Register bis oben voll. In der ersten Stufe der Namenssuche wird von den Nambos-Mitarbeitern eine große Zahl potenziell geeigneter Bezeichnungen zusammengetragen. Da wird tatsächlich immer so eine Größenordnung von 1000 erreicht. Also es ist nicht die Ausnahme, sondern das ist mittlerweile schon fast schon das Mindestmaß, einfach vor dem Hintergrund, dass wir eben schon so viele Marken am Markt haben. Allein in Deutschland 1 Million Marken. Das heißt, da brauchen wir tatsächlich eine sehr große Anzahl erstmal, die wir in den Filter stecken können, weil der hat leider ziemlich viele Ideen sofort vernichtet. Wichtig ist vor allem erstmal, dass es keine negativen Bedeutungen und Assoziationen in anderen Ländern, in anderen Sprachen gibt. Und dafür haben wir ein Netzwerk mit Korrespondenten in den jeweiligen Ländern und die bekommen dann den Namen und einen Fragebogen. Da wird dann halt abgefragt, erstmal kannst du den Namen überhaupt aussprechen? Ne? Hast du alle Buchstaben in deinem Alphabet? Da wird gefragt, wie klingt das? Und dann gibt es tatsächlich negative Bedeutungen, nicht nur vom ganzen Wort, sondern auch von Bestandteilen des Wortes. Gerade global operierende Autobauer können oder wollen es mit ihren neuen Fahrzeugnamen offensichtlich nicht allen recht machen. Da wäre beispielsweise der Fiat Uno. Im Finnischen ist Uno mit Trottel gleichzusetzen. Oder der Ford Kuga. Kuga bedeutet auf Kroatisch Pest. Für Kroaten, die in Deutschland leben, ist es schon irgendwie die rollende Pest, die da vorbeifährt, was also jetzt auch nicht so optimal ist. Ne? Also ohne eine sorgfältige Prüfung im Nachgang nützt der schönste Name nichts. Dann habe ich nur einen Namen, kann ihn aber nicht einsetzen. Ein Name lässt sich insbesondere dann nicht nutzen, wenn er nicht juristisch vollkommen sicher ist. Mit dieser Tatsache sah sich der US-Software-Riese Microsoft in der Vergangenheit immer wieder konfrontiert. 2012 zog das Unternehmen den Namen Metro für die kachelartige Bedienoberfläche von Windows 8 zurück. Der deutsche Handelskonzern Metro AG hatte gegen diese Bezeichnung juristische Schritte angedroht. Es gibt aber Unternehmen, die seit Jahrzehnten schon extrem viel Geld ausgeben, um ihren Begriff für sich rechtlich zu monopolisieren. Gerade die Metro ist da sehr stark, wenn es darum geht, diesen Begriff zu verteidigen. Noch einmal deutlich härter verlief der Namensstreit zwischen Microsoft und der British Sky Broadcasting Group, dem größten Bezahlfernsehanbieter in England, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Software-Schmiede unterlag gleich mehrfach vor Gericht. Zunächst musste Microsoft sein Cloud-Speicherangebot SkyDrive in OneDrive umbenennen. Danach befand ein EU-Gericht, dass Verwechslungsgefahr zwischen dem Microsoft-Videotelefondienst Skype und dem Unternehmensnamen der britischen Sky Group vorliegt. Markennamensexperte Markus Lindler erklärt das Vorgehen des Software-Giganten. Bei Microsoft hat man wahrscheinlich gedacht, das fechten wir mal aus. Wir wissen, dass die dagegen vorgehen, aber wir versuchen zu argumentieren, dass so ein Begriff eben nicht nur von einem verwendet werden darf. Hat aber letzten Endes leider nicht funktioniert. Ja, das ist eigentlich so die Strategie. Ich glaube nicht, dass die jetzt einfach nur das vergessen haben, dass es Sky schon gibt, sondern ich glaube, dass sie halt wirklich gesagt haben, also das wollen wir doch mal sehen. Nicht selten kommt es vor, dass ein längst bestehender Firmenname zur Handelsware wird. Und man ist auch da bereit, wenn man sich in so einen Namen verliebt hat, auch ziemlich viel Geld dafür auszugeben, um den auch verwenden zu dürfen. Wenn jetzt eine kleine Firma kommt, die sagt, wir heißen seit 5 Jahren aber so, dann sagt man, na gut, wie viel wollt ihr haben dafür, dass ihr den Namen aufgebt? Und dann werden dann halt 5.000, 50.000 oder 500.000 Euro dann auch mal ausgegeben. Und wenn das dann halt eben Größenordnung ist wie Microsoft, dann kann sich das auch schon mal sehr schnell potenzieren. Und trotzdem kann es am Ende des Tages eine sinnvolle Strategie sein, wenn man so einen einfachen Namen denn dann auch hat. Jedes Jahr ermitteln Marktforschungsunternehmen die wertvollsten Marken der Welt. Lange stand Coca-Cola an der Spitze der Rangliste. Inzwischen hat der US-Technologiekonzern Apple die Führung übernommen. Also Apple ist natürlich noch wertvoller, aber Apple muss auch jedes Jahr Milliarden ausgeben, um immer wieder was zu haben, was dann auch verkauft wird. Und bei Coca-Cola, die haben ja die Rezeptur seit 100 Jahren nicht mehr angefasst. Marktmacht drückt sich auch darin aus, dass eine Marke es schließlich geschafft hat, sich im allgemeinen Sprachgebrauch festzusetzen. Komplett gewonnen hat der Hersteller, wenn es dem Verbraucher gar nicht mehr auffällt, dass er gerade einen Produktnamen anstelle des allgemeinen Begriffs benutzt hat. Es gibt Warennamen, die eine solche Dominanz erreicht haben, dass kaum noch jemand auf die Idee kommen würde, den ursprünglichen Namen auszusprechen. Beispielsweise Tempo statt Papiertaschentuch oder Tesa statt Folienklebeband. Die meisten dürften noch wissen, dass es sich bei diesen Beispielen um Herstellernamen handelt. Aber wem ist schon bewusst, dass Podcast im Grunde ein Apple-Produktname ist? Der Kunstname Podcast setzt sich zusammen aus einer Kurzform des Begriffs Broadcasting, also Rundfunk, und eben iPod, dem populären Apple-Abspielgerät. Der renommierte Computerexperte Wolfgang Rudolph ärgert sich schon seit Jahren über solche Fälle sprachlicher Vereinnahmung. In seiner regelmäßigen Internet-Audiosendung Computerclub 2 hat er das Problem bereits häufig thematisiert. Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 456 des CC2 Audiocast. Die meisten wissen, dass das bei uns Audiocast heißt und nicht Podcast. Wir sind eigenständig. Wir machen einen Audiocast. Wolfgang Rudolphs Widerstand gegen sprachliche Auswüchse geht noch weiter. Warum nennen wir einen Laptop nicht Klapprechner und einen USB-Stick nicht einfach Speicherstock? Fragt der Computerfachmann. Wichtig ist mir, dass ich versuche, durch freundliche Provokation, die Menschen dazu zu animieren, darüber nachzudenken, was sie sagen und nicht einfach alles nachplappern, ohne zu wissen, was sie sagen. Schlimm sind eigentlich für mich in diesen Scheinanglizismen Sachen wie zum Beispiel Backshop. Was ist denn das? Ein Rückenladen? Da lachen sich alle Engländer tot darüber. Solcher Quatsch, der erfunden wird in der Hauptsache von unseren Sprachkaputtmachern. Ich hörte da letztens in irgendeiner merkwürdigen Werbung, ich parschippe jetzt. Hier versucht man wieder irgendeinen Begriff einzufügen, den keiner wirklich versteht, was es ist. Und anschließend hat diese Firma, die diesen Begriff gebracht hat, wieder den Vorteil, genau wie heute Apple, vom Podcast, dass ein Wort kreiert worden ist, welches immer wieder transportiert und immer wieder zurückführt auf die eigentliche Firma. Und das ist das, was ich daran schlimm finde. Naja, wenn einem gar nichts mehr einfällt, geht man halt ins Internet. was hier so alles in diesem Forum zu Babynamen steht. Wieso sollte Adolf nicht gehen, meint hier einer. Nur weil mal ein Diktator so hieß. Mann, oh Mann. Oder die hier. Darf man seinem Kind eigentlich den Namen Mephisto geben? Würde mich interessieren. Ah ja. Wie wär's denn mit Judas zum Beispiel? Ist doch auch ein schöner Name. Der hier hat auch Nerven. Also ich würde mein Kind gern Bierstübel nennen. Ich finde den Namen geil. Schade, dass es wohl verboten ist. Da frage ich mich, darf man eigentlich solchen Leuten kleine Kinder überlassen? Viele Profisportler bewegen sich mit ihren Einnahmen in der Größenordnung von mittleren Unternehmen. Der Vor- und Familienname dieser Sportler wird zum Markennamen. Die Kür der Selbstvermarktung? Ein Spitzname, der allgemein bekannt, aber nicht negativ besetzt ist. Ein solcher Kosename steigert den Bekanntheitsgrad und ist in den Medien wirkungsvoll zu handhaben. Der Rufname oder der Vorname ist ja der intimere Teil einer Person. Der wird nur dann verwendet, wenn man die Person duzt, zum Beispiel, wenn man sie besser kennt. Der Familienname ist der Distanzname, der dann verwendet wird, wenn ich die Person nicht richtig kenne und wenn ich sie sieze. Namensforscherin Damaris Nübling hat sich auch mit Spitznamen bei Sportlern beschäftigt. Und dann ist also interessant, dass bei Männern eher auf den Distanznamen zugegriffen wird, wobei ja der Spitzname sozusagen mehr Nähe herstellen möchte. Prominente Beispiele in Sachen Sportler-Spitzname? Lukas Podolski wird Poldi genannt und Bastian Schweinsteiger darf einfach Schweini gerufen werden. In beiden Fällen wird also nicht der Vorname, sondern der Familienname verniedlicht. Und ich denke, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass es ja auch viele männliche Fans gibt von Fußballern und dass sie sozusagen nicht in Homophobie-Verdacht kommen wollen, wenn sie ja schon ihr Idol durch den Kosenamen heranrücken. Dann wollen sie sozusagen eine gewisse Distanz wahren, indem sie nur auf den Familiennamen zugreifen. Bei weiblichen Sportlern ist es genau umgekehrt. Hier mutiert der Vorname zum Spitznamen. Aus Stefanie Graf wird Steffi und Franziska von Almsick wird schlicht Franzi genannt. Überlegen Sie sich nur mal, wie auch die Begrüßungszeremonien sind. Frauen dürfen umarmt werden, dürfen geküsst werden von Freundinnen wie von Freunden, also von Männern wie von Frauen, während das ja bei Männern nicht gilt. Die Körperdistanz wird ja bei Männern eher gewahrt als bei der Frau und das schlägt sich namentlich nieder. Diese Aussage zur geschlechtsspezifischen Vergabe von Kosenamen an Sportler hat Damaris Nübling inzwischen auch durch eine wissenschaftliche Untersuchung an der Universität Mainz belegt. Spitznamen für Spitzensportler folgen also einem weit verbreiteten Muster. Aber natürlich gibt es auch hier viele Ausnahmen. Der legendäre Fußballer Willy Lippens beispielsweise wird aufgrund seines Laufstils seit über 40 Jahren liebevoll Ente genannt. Eingebrockt hat ihm das der Sportjournalist Jürgen Abel. Willy Lippens steht an der Straßeneinfahrt zu seinem eigenen Restaurant, 5 Kilometer nördlich vom Essener Stadion, und erklärt, was der Journalist Abel mit seinem Spitznamen zu tun hat. Er hat dann das geschrieben, unmittelbar nach dem Spiel in Düsseldorf, wo ich das 1-0 geschossen habe. Name? Willy Lippens, Kultfußballer der 60er und 70er Jahre. Spieler bei Rot-Weiß Essen und Borussia Dortmund. Und wir haben dann 1-0 gewonnen und dann stand da diese Schlagzeile, die Ente erschießt die Fortuna. Ja, zuerst war ich ja pikiert, weil wenn man jung ist, dann ist man doch eitel und so. Und dann als Ente bezeichnet zu werden, ist ja nicht so schön. Aber dann im Endeffekt habe ich doch schnell gemerkt, dass, ja, wenn man einen Spitznamen hat, dann bleibt man auch den Leuten in Erinnerung. Der in Kleve geborene Lippens besaß immer einen niederländischen Pass. Deshalb konnte er auch 1971 in einer Partie der holländischen Fußballnationalmannschaft antreten. Es war gleichzeitig sein erstes und letztes Spiel für die Niederlande. Von einigen Spielern im Team wurde er als Ausländer schlecht behandelt. Mitspieler Wim van Hanegem setzte den aus Deutschland kommenden Lippens immer wieder vor den Mannschaftskollegen herab, nannte ihn nicht Ente, sondern Donald Duck. Ja, der hat natürlich bei jeder Gelegenheit dann angefangen mit Donald Duck. Ente wäre ja nicht schlimm gewesen, weil Ente ist ja, okay, das war sowieso mein Spitzname und Das war ja von denen, die mich Ente genannt haben, war das ja immer positiv. Das war ja eine Liebkosung normalerweise. Aber diesen Donald Duck, das hörte man an seinem Tonfall heraus, dass er das abfällig meinte, dass er mich damit beleidigen wollte. Das habe ich ihm dann auch deutlich gesagt, dass ich das nicht mehr hören wollte. Spitzname ist nicht gleich Spitzname. Der Grenzverlauf zwischen Liebkosung und grober Kränkung ist schmal. Manchmal wird diese Grenze völlig abrupt überschritten. Das kann absichtlich oder auch unabsichtlich geschehen. Wenn man den Namen manipuliert, verändert, einen Spitznamen draus macht, ganz harmlos kann das sein. Das kann unter Umständen nur aus Gabriele zu Gabi. Und das kann Menschen schon sehr, sehr irritieren, wenn jemand an ihrem Namen manipuliert. Das wäre so, wie wenn man am Körper manipulieren würde. Die fühlen sich richtig angegriffen. Die Namensnennung ist so etwas wie ein körperlicher Reflex. Also die zucken zusammen, richtig körperlich, wenn sie einen Spitznamen zum Beispiel bekommen, den sie nicht wollen. Und das hat mich veranlasst, Namen eher als Teil eines Körpers zu sehen. Diese reflexartige Reaktion auf den eigenen Namen kennt Damaris Nübling aus eigener Erfahrung. In ihrem Fall kommt noch hinzu, seltene Namen verstärken den Effekt. Er ist sehr selten und dadurch passiert es mir auch selten bis nie, dass ich auf andere Personen dieses Namens treffe. Und ich muss sagen, einmal ist das tatsächlich passiert in einer Straßenbahn, wo eine Mutter ihr kleines Mädchen gerufen bzw. diszipliniert hat mit dem Namen Damaris. Und ich bin jedes Mal zusammengezuckt und habe gedacht, so muss es also sein für die Menschen, die sich den Namen mit vielen anderen Menschen teilen. Und diese Mutter hat gesagt, Damaris, nimm die Füße vom Sitz und Damaris, stell dich richtig hin und geh weg und so weiter. Und ich habe jedes Mal, obwohl ich wusste, dass dieses Phänomen existiert, bin ich jedes Mal zusammengezuckt und habe gemerkt, wie einen die Namensnennung angreift und wie man reflexhaft sofort auf diesen Namen reagiert, sich angesprochen fühlt. Seltene Namen, auch private Kosenamen, tangieren meist nur einen relativ beschränkten Kreis von Menschen. In einer Paarbeziehung sind Kosenamen häufig ein gut gehütetes Geheimnis. Wir wissen leider nur erstaunlich wenig, da sich die Erforschung des Intimbereichs grundsätzlich immer als sehr, sehr, sehr, sehr schwierig erweist. Die Leute geben ungern Auskunft und schwindeln auch gerne, wenn sie Kosenamen preisgeben sollen, selbst dann, wenn es anonym passiert, was ja meistens der Fall ist. Frauen wurden früher sehr oft mit Blumen verglichen. Lilie, Röschen, Rose und so weiter. Das sind also alles Metaphern, die die Frau als ein aufblühendes, frisches Wesen konzipieren und damit natürlich auch ihr Verwelken, wenn sie älter wird, implizieren. Und solche Namen sind zum Beispiel heute überhaupt nicht mehr üblich. Das heißt, Kosenamen können durchaus auch ein Rollenverständnis deutlich machen. Und heute sind es Tiere. Der Einfallsreichtum ist ausgesprochen gering. Mit Abstand am meisten wird der Name Liebling vergeben. Dann gibt es solche Wörter wie Schatzi und Schatz, Maus und Mausi, Bär und so weiter. Das sind ja nicht wirklich originelle Namen. Das ist ganz interessant, dass die also auch gegenseitig vergeben werden, was zeigt, dass in der Paarbeziehung, das wirkt vielleicht paradox, ist es aber nicht, das Geschlecht gar nicht so wichtig ist. Die wollen sich als Individuum treffen und nicht dauernd das Geschlechterspielchen betreiben. Das Geschlechterspielchen betreibt man im Zuge der Paarbildung. Sie müssen einfach eine Paarbeziehung mit vielen Ansprüchen bilden, wo Geschlecht stören würde. Das Geschlechterspielchen ist anstrengend. Wahrscheinlich wird der eigene Name das erste Wort sein, das mein Kind in der Schule schreiben muss. Ein unnötig schwieriger Name wäre da blöd. Und schön anzusehen sollte der Schriftzug natürlich auch sein. Prima. Macht die Sache jetzt noch leichter. Na, was soll's. Wenn ich an der Haustür ein Paket annehme, gebe ich mir schon lange keine Mühe mehr, dass auch nur irgendjemand das lesen kann, was ich da auf das Mini-Display des Paketboten hin und her krakle. Der sieht auch immer so aus, als würde ihn das nicht die Bohne interessieren. Wenn die Göre mal im Vertrags wegen Alter ist, gibt's eh nicht mehr diese vollkommen absurden kleinen Krakel-Displays oder gar Papierunterschriften mit der bloßen Hand. Da wird dann die Iris meiner wunderschönen Tochter von einem Scanner erfasst. Und schon ist der richtige Name meines Kindes vollkommen fehlerfrei identifiziert. Das ist eben eine weitere Ebene, auf der ich mich abheben kann von der restlichen Bevölkerung. Wenn ich schon einen bekannteren Namen wähle, dann versuche ich auf der grafischen Ebene exklusiv zu sein. Und solche Menschen betonen ja immer, dass sie sich eben mit Y schreiben, Yannick, und nicht mit J oder so. Das ist ihnen auch sehr, sehr wichtig, ob mit CK oder mit K oder ob nur mit C, eine Rebecca nur mit C und so weiter. Da gibt es ja ganz, ganz viele Fälle. Ein Name ist auch auf der visuellen Ebene sehr, sehr wichtig. Wir unterschreiben mit Namen, wir sehen den Namen. Die Sichtbarkeit ist wahrscheinlich sogar wichtiger als die Hörbarkeit eines Namens. Also ich bin mit meinem Vornamen Angelika sehr zufrieden. Ich habe jetzt in den letzten Jahren festgestellt, dass es ein Vorname ist, der nicht so häufig vorkommt und der mich dadurch also dann auch von anderen Frauen unterscheidet. Den Namen Markus finde ich selber jetzt nicht so schön, aber ich würde mich jetzt auch nicht besser fühlen, glaube ich, wenn ich jetzt Tom heißen würde. Ich habe ja einen fremden Namen, der meistens nicht gekannt wird, Damaris. Er ist griechischen Ursprungs, bedeutet das Kälbchen ursprünglich. Mein weitaus älterer Bruder, der war schon 12, als ich geboren wurde, hatte als Vorschlag Knut für mich, weil sein bester Freund so hieß, oder Donald, weil er Donald Duck Hefte gelesen hatte. Und da bin ich letztendlich froh, dass sie dann doch Rüdiger genommen haben. Leute, die Wolfgang heißen, sind die besten Menschen, die ich kenne. Ich finde den Namen Kevin in keinster Weise schlimm. Man muss ja auch vielleicht dieser Stigmatisierung entgegentreten, indem man seine Kinder erst recht so benennt. Nomen est omen? Wie Namen entstehen und wirken. Ein Feature von Rainer Pretorius. Es sprachen Mareike Hein, Lara Pichu und Michael Witte. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Anna Dein. Regie Susanne Krings. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2015.